Sagen, Griechen über Stahl, auf Höhen verdrehte Wahrheiten, in meine Wahrheiten, in einem Raum voller Lügen. Führer lachen, merk ich Werte verraten, ihre Münder atmen Gift wie ein rauchender Schuss. Die ganze Nacht verfolgen.